ARD. Die erste Lizenz bekam der Berliner Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff. Der Preis 350 Milliarden Mark für ein Jahr Radio hören. 29. Oktober 1923. Die erste Rundfunksendung in Deutschland. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. So klang es am 29. Oktober 1923 in der Geburtsstunde des Radios in Deutschland. Das heißt, so kann es geklungen haben. Es gibt keine Aufzeichnung der ersten Radiosendung. Die deutschen Radiopioniere waren beseelt von der Einzigartigkeit des Ereignisses, vom Live-Charakter, sodass niemand an Konservierung dachte. Die Ansage wurde ein Jahr später für eine Schallplattenproduktion nachgestellt. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Das Studio war eine Dachkammer im Voxhaus in der Potsdamer Straße 4 in Berlin. 7 Quadratmeter, Wände und Decken provisorisch mit Krepppapier und schweren Vorhängen abgedichtet. Bis zu 16 Musiker drängten sich ums Mikrofon. Es war eng und heiß. Das war der Anfang. Das heißt, angefangen hat das Ganze viel früher. Mit Heinrich Hertz, dem 1886 die Übertragung elektromagnetischer Wellen gelungen war, mit Guglielmo Marconi, der 1920 eine Funkverbindung über den Atlantik zustande brachte. Und in den USA gab es schon 1906 die erste richtige Radiosendung. In Deutschland dauerte es. Also es ist natürlich zunächst im militärischen Bereich verwendet worden. Wie viele Erfindungen hat das Militär da zuerst die Hand drauf? Professor Konrad Dussel, Historiker an der Universität Mannheim, Autor des Standardwerks Deutsche Rundfunkgeschichte. Drahtlose Sprachübertragung, das war es, was die Militärs an der neuen Technik faszinierte. Im Ersten Weltkrieg wurde sie ausprobiert. Wir haben am Anfang eine relativ bescheidene Funkertruppe mit ein paar tausend Mann. Zum Schluss ist es ein Riesenapparat. Aus dem Krieg kommen ungefähr 200.000 Mann Funkertruppe zurück. Mit einem großen Gerätepark. Hans Bredow, deutscher Hochfrequenztechniker und umtriebiger Organisator, war Leutnant in der Funkertruppe. Und er war auch der Mann, der nach dem Krieg die zivile Nutzung der Drahtlostechnik in die Hände nahm. 1921 wurde er Staatssekretär im Reichspostministerium. Die Organisation des Rundfunks in Deutschland begann. Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Schon seit 1919 wurden in der alten Heereshauptfunkstelle Königs Wusterhausen Versuchssendungen produziert und regelmäßig Konzerte gesendet. Da ist also schon vor der offiziellen Geburtsstunde des Radios allerlei Rundfunk unterwegs. Allerdings war das erste richtige Rundfunkprogramm ein Programm ohne Hörer, theoretisch jedenfalls. Der Ansager der Sendung hatte es ausdrücklich betont. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Und eine Genehmigung hatte an diesem 29. Oktober noch niemand. Die erste Lizenz bekam 2 Tage später der Berliner Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff. Der Preis 350 Milliarden Mark für ein Jahr Radio hören. Und dann kamen noch die Kosten für den Empfänger dazu. Den konnte man sich freilich selbst zusammenbasteln, wenn man ein wenig von Technik verstand. Ohne Hörer war das erste Radioprogramm also nicht wirklich. Von Anfang an gab es eine ganze Menge Schwarzhörer. Und es gab heftige Kritik. Es war die Zeit der Hyperinflation, der Arbeitslosigkeit, der politischen Unruhen. Was sollte da diese technische Spielerei? Zudem schreckte das amerikanische Beispiel ab. Der Rundfunk dort war privatwirtschaftlich organisiert. Jeder konnte senden, was er wollte. Jeder konnte hören, was er wollte. In Deutschland unvorstellbar. Also Staatsrundfunk zentral gesteuert. Das ging bloß technisch nicht. Die Sender waren zu schwach. Also wurden im ganzen Reich regionale Rundfunkgesellschaften gegründet. Das zweite Hindernis? Das Reich hatte kein Geld. Die Post hatte kein Geld. Das durfte nichts kosten. Wenn es geht, wollte man auch noch Geld damit verdienen. Professor Konrad Dussel. Die Lösung? Die Reichspost bekam 51% Anteile an jeder Rundfunkgesellschaft, die mittelständischen Investoren 49. Und von vornherein war klar, das Radio in Deutschland sollte eine unpolitische Veranstaltung sein. Eben Unterhaltungsrundfunk. Für die Nachrichten sorgte eine Gesellschaft im Auftrag des Reichsinnenministeriums. Das war natürlich der Versuch der Regierung, ein Stück weit zu kontrollieren, was ja publizistisch passiert. Das heißt, die zentralen Nachrichten werden in Berlin produziert, in Berlin kontrolliert und dann an die Regionalgesellschaften weitergegeben. Das frisch geborene Radio war also ein privat finanzierter Staatsrundfunk. Unpolitisch, unterhaltend, aber auch belehrend. Denn auch das gehörte zum Senderauftrag. Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede. Sehr schnell wurde das Radio ein Renner. Im November 1923 wurde die Rentenmark eingeführt. Die Inflation hörte auf zu galoppieren. Sie musste allerdings das nötige Kleingeld haben, die schöne Adrienne. Ab April 1924 kostete die Radiolizenz zwar nur noch 2 Mark, was aber immer noch nicht billig war. Der monatliche Bruttoverdienst betrug im Schnitt 103 Mark. Hallo, hallo, ihr Radio, das macht die Menschen froh. Schön scheppernd wurde die Werbetrommel gerührt. Die Lieder im Radio übers Radio wurden zu Gassenhauern, wie der Norak-Marsch, die Erkennungsmelodie der Nordischen Rundfunk AG. Die wilden Jahre des Rundfunks kamen. Das Radio wurde immer lauter, immer populärer, bot aber auch viele Möglichkeiten. Lesungen, Kritiken, Vorträge, Theater- und Operaufführungen, Hörspiele. Es gab ein reiches Betätigungsfeld, sodass auch die Intellektuellen, die anfangs skeptisch waren, gerne im Radio auftraten. Walter Benjamin und Bertolt Brecht zum Beispiel, die für ein Mitmachradio plädierten, bei dem die Hörer nicht nur Konsumenten sind. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, Dudel, Dudel, Du. Als die Nazis kamen, war das goldene Jahrzehnt des deutschen Radios zu Ende. Eigentlich schon vorher. Im Juni 1932 wurden die Privatanteile der Rundfunkgesellschaften auf das Reich und die Länder übertragen und die Sender mussten täglich offizielle Verlautbarungen senden. Jetzt war der Rundfunk tatsächlich Staatsrundfunk, den die Nazis nur übernehmen mussten. Die Ansage war klar. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Nazi-Propagandaminister Goebbels in einer Rede vor den Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft. Radio Hamburg. A station of the Allied military government. Hier spricht Hamburg. This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters. Anfang Mai 1945, die ersten Radiosendungen der Besatzungsmächte nach Kriegsende. Die Briten in Hamburg, die Amerikaner in München, die Sowjets in Berlin. Die Parole heißt Entnazifizierung und Umerziehung in Ost und West. Wobei im Westen der Staatsrundfunk zerschlagen und im Osten fortgesetzt wird. Dabei nimmt man's mit der Entnazifizierung auf beiden Seiten nicht so genau. Es zeigt sich, dass die Hörer Vertrautes wollen, weshalb Sprecher und vor allem Unterhaltungskünstler aus der Nazizeit bald wieder zu hören waren. In Ost und West. Wobei im Westen vor allem Ratespiele zu Straßenfegern wurden. Glück aus dem Äther, Glück aus dem Äther. Wir wollten Sie nur gerade schnell was fragen. Bitte bleiben Sie am Apparat. Die große Chance. Ja oder nein, das kann das Glück für dich sein und nicht für dich nur allein. Wer fragt? Gewinnt. Spielmeister ist Hans Rosenthal. Das Wort hat nun unser Fragemeister Hans-Joachim Kuhnkamp. Aber jetzt wollen wir hineinsteigen ins volle Menschleben, ins Vergnügen. Die Mitwirkenden sind Ines Tadio, Fred Bertelmann und Peter Frankenfeld. Guten Morgen. Das und viele andere, die später Fernsehstars wurden, waren die Matadoren der Radioglücksspiele der 50er Jahre, die auf allen Sendern zu hören waren. Die 50er Jahre waren aber auch die Zeit der Hochkultur im Radio. Alfred Andersch, Ernst Schnabel, Helmut Heißenbüttel, Hans-Magnus Enzensberger gehörten zu den Programmmachern der ersten Stunde. Literaten, Philosophen, Künstler kamen zu Wort. Das Hörspiel erlebte eine neue Blüte. Und vor allem die journalistischen Formate. Echo des Tages. Das Echo des Tages wurde am 1. Oktober 1946 zum ersten Mal im NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk, gesendet. Gerd Ruge, Gregor von Rezzori, Axel Eggebrecht, Peter Bamm gehörten zu den ersten Redakteuren. Peter von Zahn berichtet, was die deutschen Journalisten von den britischen Militärs lernten. Diskussion, Kommentar, Nachrichten mit einem Akzent auf weltweit, neutral, unemotional. Hugh Carlton Green, im Krieg Chef des deutschsprachigen Dienstes der BBC, war Organisator des NWDR und er baute einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach dem Vorbild der BBC auf, journalistisch und organisatorisch. 1948 übergab Green den NWDR an die Deutschen. Bei meinem Abgang damals, ich sprach über die Notwendigkeit, den Einfluss der politischen Parteien auszuschalten, und als ich von Pult heruntergekommen bin, sagte mir der damalige Bürgermeister von Hamburg, Herr Brauer, es wird Ihnen nicht gelingen, Mr. Green, es wird Ihnen nicht gelingen. Und leider hat er recht gehabt. Was der Erfolgsgeschichte des Radios kaum Abbruch tat. Bis in die 60er Jahre lag das Radio ganz vorne in der Publikumsgunst, was auch an der Schnelligkeit und Direktheit des Mediums lag, also der Reportage. Da darf der hier natürlich nicht fehlen. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Herbert Zimmermann, ohne den der deutsche Sieg bei der Fußball-WM 1954 in Bern nur halb so schön gewesen wäre und den alle, die das Spiel damals im Fernsehen geschaut haben, verpasst haben. Spätestens Mitte der 60er Jahre machte das Fernsehen dem Radio spürbar Konkurrenz. Aber das Radio blieb nicht stehen. Nachdem die öffentlich-rechtlichen Sender den Erfolg der Popmusik zunächst gründlich verschlafen und dieses Genre den Soldatensendern AFN und BFN überlassen hatten, reagierten sie zunächst mit einzelnen jugendaffinen Sendungen in den herkömmlichen Programmen. WDR Radiothek, BR Zündfunk, SF Beat, die prompt Ärger machten und gerne mal eingestellt wurden. Und dann kamen die Pop- und Jugendwellen, wiederum nach BBC-Vorbild. Bayern 3, HR 3 und SWF 3 waren die Pioniere. SWF 3. 100 Jahre Radio in Deutschland. Und wie geht's dem Geburtstagskind? Ich finde, dem Radio geht's sehr gut. Dimut Röther, Mitherausgeberin des Sammelbandes 100 Jahre Radio in Deutschland. Das Radio ist nach wie vor ein sehr wichtiges Medium. 2/3 aller Menschen in Deutschland hören täglich Radio. Und Audio und Radio ist ja auch nicht unbedingt voneinander zu trennen, weil viel von dem, was im Internet zu hören ist, kommt eben auch aus dem Radio. Oft totgesagt, totgesungen, aber immer noch ziemlich lebendig. Video killed the radio star, das hat nicht wirklich stattgefunden. Kommt jetzt Podcast kills the radio star? Ich könnte mir vorstellen, dass das das Ende des sogenannten Dudelfunks ist. Wir wissen ja alle, Spotify hat seinen Musikalgorithmus und alle, die das nutzen, sagen, naja, da kriege ich ja viel besser die Musik geliefert, die ich hören will. Das ist nicht so wie bei den Musiksendern, bei den klassischen populären Wellen. Ich könnte mir also vorstellen, dass wir zurückkehren sogar zum alten Kästchenradio, also dass wir bestimmte Sendungen haben und solche Sendungen lassen sich ja auch viel leichter im Internet dann als Podcasts wieder hören. Und deswegen ist das Internet für das Radio eigentlich sogar die Rettung, finde ich. Autor Peter Zudeik. Redaktion David Rother. WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.